Item 12, if it aside, held a reservandi on HMV DB3321, De Feuer Reiter by Hugo Wolf. Seht ihr am Fensterlein, dort, die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal Mächtgewühle bei der Brücke nach dem Feld, Bosch, das Feuerglöcklein gellt. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Da springt er wütend schier durch das Tor der Feuerreiter. Auf dem Rippen wir ein Tier, als auf einer Feuerleiter. Wir verleihen durch Qualm und Schwüle, rennt er schon und ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort. Hindenberg brennt es in der Mühle. Meilenweit von fern gerochen, mit des heil'gen Kreuzes Spahn, frieventlich die Glut besprochen. Weh, ihr grinst vom Daggestühle, dort der Feind im Höllenschein, Gnade Gottes Seele dein. Hinterm Berg racht er in der Mühle. Eine Stunde hielt es an, bis die Mühle barst in Trümmer. Doch den kecken Reiters man sah man von der Stunde nimmer. Wolf und Wagen im Gewühle kehren heim von altem Graus. Auch das Glöcklein klinget aus. Hinterm Berg der Mützen aufrecht an der Kellerwand. Aus der Beinen Meere sitzen Feuerreiter. Bis auf Mühle reitest du in deinem Grab. Thank you.